hatte Bigger den archäologischen Teil des Auftrags seines Lehrers Hane übernommen, machte sich Gerhard Heberer 1901 bis 1973 an den anthropologischen Part. Mag der Name heute fast vergessen sein, so könnte es doch sein, dass manche ihm zumindest lesend begegnet sind. In der von Golomann herausgegebenen Propylen-Weltgeschichte hat Heberer das Eingangskapitel über die Menschwerdung geschrieben. Sein Sammelband »Evolution der Organismen« wurde bis in die 1970er aufgelegt. In der 1961 zu Ehren seines 60. Geburtstags erschienenen Festschrift schrieben internationale Größen der Biologie und Paläoanthropologie wie Raymond Dart, Theodosius Dobzhansky oder Ernst Mayr. Was sie wohl über die Vergangenheit des SS-Hauptsturmführers Gerhard Heberer wussten? Bei Heberer handelt es sich um einen Grenzgänger zwischen Biologie und Zoologie auf der einen und Anthropologie sowie Ur- und Frühgeschichte auf der anderen Seite, erklärt der Historiker Jan Kellerson. Während Heberer in Halle Zoologie, Geologie, Philosophie und deutsche Vorgeschichte studierte, arbeitete er an Hahnes Landesanstalt für Vorgeschichte. 1927 nahm Heberer an der Sunda-Expedition nach Indonesien teil, wo er für die rassenkundliche Begutachtung der Menschen zuständig war. Nach der Rückkehr ging er an die Universität Tübingen und trat 1933 in die SA ein. Einerseits wird er sich in die synthetische Evolutionsforschung vertiefen, also die Erweiterung der Lehren Darwins durch die neuen Einsichten der Erbbiologie, der Genetik. Andererseits nimmt er sich der Anthropogonie, der Abstammung und Evolution des Menschen an. Beides Themen, die in den 30ern für Rassenkunde und Rassenhygiene von zentraler Bedeutung sind. Obwohl Hane ihn persönlich für eine Zoologieprofessur in Halle empfahl, wurde nichts daraus, erzählt Andreas Stahl. Ebenso scheiterten Heberers Bemühungen um einen Lehrstuhl für Biologie und Rasseforschung in Frankfurt am Main. Er schien in einer Sackgasse zu stecken. Dann aber begegnete er unserer Schamanin. Sie steht am Anfang jener Arbeiten, die ihm die Aufmerksamkeit des Reichsführers SS Heinrich Himmler verschafften. Es war Friedrich Karl Bicker, der seinen Freund aus gemeinsamen Tagen an der Landesanstalt bat, das in Dürrenberg gefundene Skelett anthropologisch zu begutachten.